Die Arbeitstage dauerten 12 Stunden. Und neue Menschen gab es genug, denn aus der Fortentwicklung der Landwirtschaft und der Verbesserung der medizinischen Versorgung ergab sich ein rasches Bevölkerungswachstum. Gleichzeitig brauchte man immer weniger Menschen, um immer mehr Felder zu bestellen. Die Menschen flüchteten also vom Land in die Städte, weil sie dort auf Arbeit hofften. Und fanden in den Städten vor allem die andauernde Konkurrenz um Arbeit und ein Leben in Elendsvierteln. Charles Dickens schrieb Oliver Twist, Victor Hugo schrieb Die Elenden, Friedrich Engels schrieb Die Lage der arbeitenden Klassen in England und Frankreich, Georg Büchner schrieb Woyzeck, ein Drama über einen Mann, dessen Armut ihn körperlich und psychisch kaputt macht. Das Drama ist nicht vollkommen fiktiv. Es hat ein Vorbild, den Friseur Johann Christian Woyzeck, der aus Armut verrückt wurde, seine Geliebte tötete und hingerichtet wurde. Ein Arzt schrieb ein Gutachten über den Mann, in dem er ausführte, was die Hinrichtung der Jugend zeigen sollte. Dass Arbeitsscheu, Spiel, Trunkenheit, ungesetzmäßige Befriedigung der Geschlechtslust und schlechte Gesellschaft ungeahnet und allmählich zu Verbrechen und zum Blutgelüste führen können.